Magischer Gestank. Es gab aber auch Geschichten, die konnten noch viel mehr als nur unfaire Regeln rechtfertigen. Sie konnten die Menschen dazu bringen, sich zu ekeln. Ekel ist eines unserer grundlegenden Gefühle. Jeder verspürt ihn von Zeit zu Zeit. Selbst Tiere. Normalerweise ekeln wir uns vor Dingen, die uns krank machen. Vor vergammelten Lebensmitteln zum Beispiel. Oder vor Erbrochenem. Als Neugeborene wissen wir allerdings noch nicht, was eklig ist. Das lernen wir erst als Kleinkinder, indem wir alles, was wir in die Hände bekommen, in den Mund stecken. Wenn etwas schlecht schmeckt oder uns krank macht, rühren wir es nicht mehr an. Manchmal entwickeln wir irrtümlich einen Ekel vor Essen, das eigentlich lecker ist. Wenn du zum Beispiel eine Banane isst und später zufällig Bauchschmerzen bekommst, könnte dein Körper denken, die Banane sei schuld. Und in Zukunft streikt er vielleicht schon beim bloßen Geruch von Bananen. Du lernst allerdings nicht nur durch Schmecken und Ausprobieren, was eklig ist, sondern auch von deinen Eltern. Wenn dir deine Eltern immer wieder sagen, du sollst nicht in der Nase bohren und deine Popel essen, das ist eklig, dann findest du das nach dem 1000. Mal wahrscheinlich wirklich eklig. Und wenn dein Freund es macht, rufst du, Igitt, hör auf! Im Laufe der Zeit haben Eltern ihren Kindern immer wieder beigebracht, dass auch bestimmte Menschen eklig sind. Oft haben reiche Eltern ihren Kindern verboten, mit den Kindern der Dienstboten zu spielen. Sie sind schmutzig und riechen. Außerdem haben sie alle möglichen Krankheiten. Einfach eklig. Und nachdem die reichen Kinder das 1000 Mal gehört hatten, fanden auch sie die Kinder der Dienstboten eklig. Wenn sie dann sahen, wie ihr kleiner Bruder mit den Dienerkindern spielte oder einen Apfel mit ihnen teilte, riefen sie, »Was machst du da? Das ist ja widerlich!« Doch die Menschen haben nicht nur festgelegt, vor wem man sich ekeln soll, sondern auch, wer sauber und schön ist. Sie haben sogar extra eine neue Art von Schönheit erfunden. Eine, die nur die Götter sehen können. Die Menschen nicht. Reinheit haben sie diese besondere Schönheit genannt. Reine Menschen waren in den Augen der Götter schön und sauber. Und natürlich hat man sich passend dazu auch gleich eine neue Art, abstoßend, dreckig und stinkig zu sein, ausgedacht. Eine Art magischen Gestank, den nur die Götter riechen können, die Menschen nicht. Dieser magische Gestank wurde Unreinheit genannt. Wenn du unrein warst, dann haben sich selbst die Götter vor dir geekelt. Du konntest Reinheit also nicht mit eigenen Augen sehen. Und Unreinheit nicht riechen. Wie zum Teufel solltest du also wissen, wer rein und wer unrein war? Du musstest darauf vertrauen, was deine Eltern und Lehrer sagten, die darauf vertrauten, was die Priester sagten. Und die Priester? Die bekamen es von den Göttern höchstpersönlich mitgeteilt. Die Priester im alten Indien wurden nicht müde zu verkünden, die Brahmanen sind rein, die Unberührbaren sind unrein. Wenn sie sich vermischen, werden die Brahmanen ebenfalls unrein. Klar, wenn ihr jemanden umarmt, der dreckig ist, werdet ihr auch dreckig. Und wenn ihr jemand Unreinen umarmt, bleibt etwas von seiner Unreinheit an euch kleben. Die Inder hörten das immer und immer wieder, bis sie es schließlich glaubten. Wenn ein Brahmane einen Unberührbaren sah, der ein Glas Wasser trank, dann ekelte ihn schon der bloße Gedanke, auch aus diesem Glas zu trinken. Der Unberührbare hätte 3-mal duschen, sich komplett mit Seife abschrubben und frische Kleidung anziehen können. Es hätte nichts genützt. Der Brahmane hätte ihn immer noch als unrein angesehen und einen großen Bogen um ihn gemacht. Ähnliche Geschichten erzählte man sich auf der ganzen Welt. Und übrigens nicht nur in der fernen Vergangenheit. In den modernen Vereinigten Staaten glaubten weiße Menschen viele Jahre lang, schwarze Menschen seien unrein. Deshalb durften schwarze Menschen nicht mit Weißen im selben Restaurant essen, nicht in denselben Hotels schlafen oder in denselben Schulen lernen. Schwarze und Weiße durften auch nicht untereinander heiraten. Wenn ein schwarzer Junge ein weißes Mädchen fragte, ob sie mit ihm ausgehen wolle, dann konnte ihm das das Leben kosten, weil die Weißen vor Wut auf ihn losgingen. Das hat sich zum Glück geändert. Heute verurteilen die meisten Amerikaner solche schrecklichen Unreinheitsgeschichten. Und wenn sich ein schwarzer Junge und ein weißes Mädchen verlieben, können sie heiraten und glücklich zusammenleben. Andere furchtbare Geschichten sind allerdings immer noch im Umlauf. Kennst du aus deinem Land Geschichten, in denen behauptet wird, manche Menschen seien unrein und schmutzig und sie würden stinken? Geschichten, die dich davon abhalten sollen, mit bestimmten Kindern zu spielen oder von ihrem Apfel abzubeißen?